Thank you.

Thank you. Craig David. Ich habe den gerade gesehen. Ich habe ihn schon aufgenommen mit dieses Soundcloud, wie das heißt. Das habe ich schon gemacht. Thank you.